Die Jungfrau von Orleans, eine romantische Tragödie von Friedrich von Schiller. Dritter Aufzug, erster bis dritter Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Hoflager des Königs zu Chalons an der Marne. Erster Auftritt. Dunois und La Hire. Dunois. Wir waren Herzensfreunde, Waffenbrüder. Für eine Sache hoben wir den Arm und hielten fest in Not und Tod zusammen. Lasst Weiberliebe nicht das Band zertrennen, das jeden Schicksalswechsel ausgehalten. La Hire. Prinz, hört mich an! Dunois. Ihr liebt das wunderbare Mädchen, und mir ist wohl bekannt, worauf ihr sinnt. Zum König denkt ihr stehenden Fußes jetzt zu gehen und die Jungfrau zum Geschenk euch zu erbitten. Eurer Tapferkeit kann er den wohlverdienten Preis nicht weigern. Doch wisst, eh ich in eines andern Arm sie sehe. La Hire. Hört mich, Prinz. Dunois. Es zieht mich nicht, der Augen flüchtig schnelle Lust zu ihr. Den unbezwungenen Sinn hat nie ein Weib gerührt, bis ich die Wunderbare sah, die eines Gottes Schickung diesem Reich zur Retterin bestimmt und mir zum Weibe. Und in dem Augenblick gelobt ich mir mit heil'gem Schwur, als Braut sie heimzuführen. Denn nur die Starke kann die Freundin sein des starken Mannes, und dies glühende Herz sehnt sich, an einer gleichen Brust zu ruhen, die seine Kraft kann fassen und ertragen. La Hire. Wie könnt ich's wagen, Prinz, mein schwach Verdienst mit eures Namens Heldenruhm zu messen? Wo sich Graf Dunois in die Schranken stellt, muß jeder andere Mitbewerber weichen. Doch eine niedre Schäferin kann nicht als Gattin würdig euch zur Seite stehen. Das königliche Blut, das eure Adern durchrinnt, verschmäht so niedrige Vermischung. Dunois. Sie ist das Götterkind der heiligen Natur wie ich und ist mir ebenbürtig. Sie sollte eines Fürsten Hand entehren, die eine Braut der reinen Engel ist, die sich das Haupt mit einem Götterschein umgibt, der heller strahlt als irdsche Kronen, die jedes größte, höchste dieser Erden klein unter ihren Füßen liegen sieht. Denn alle Fürstenthronen aufeinander gestellt, bis zu den Sternen fortgebaut, erreichten nicht die Höhe, wo sie steht in ihrer Engelsmajestät. La Hire. Der König mag entscheiden. Dunois. Nein, sie selbst entscheide. Sie hat Frankreich frei gemacht, und selber frei muß sie ihr Herz verschenken. La Hire. Da kommt der König. Zweiter Auftritt. Karl, Agnes Sorel, Du Châtel, der Erzbischof und Châtillon zu den vorigen. Karl zu Châtillon. Er kommt. Er will als seinen König mich erkennen, sagt ihr, und mir huldigen? Châtillon. Hier, Sire, in deiner königlichen Stadt Chalon will sich der Herzog, mein Gebieter, zu deinen Füßen werfen. Mir befahl er, als meinen Herrn und König dich zu grüßen. Er folgt mir auf dem Fuß, gleich naht er selbst. Sorel: er kommt, o schöne sonne dieses tags, der freude bringt und frieden und versöhnung. Chatillon: mein herr wird kommen mit 200 rittern, er wird zu deinen füßen niederknien, doch er erwartet, daß du es nicht duldest, als deinen vetter freundlich ihn umarmest. Karl: mein herz glüht, an dem seinigen zu schlagen. Chatillon: der herzog bittet, daß des alten streits beim ersten wiedersehn mit keinem worte meldung gescheh. Karl: versenkt im lethe sei auf ewig das vergangene, wir wollen nur in der zukunft heitre tage sehn. Chatillon: die für Burgund gefochten, alle sollen in die Versöhnung aufgenommen sein. Karl: ich werde so mein Königreich verdoppeln. Chatillon: die Königin Isabeau soll in dem Frieden mit eingeschlossen sein, wenn sie ihn annimmt. Karl: sie führet Krieg mit mir, nicht ich mit ihr. Unser Streit ist aus, sobald sie selbst ihn endigt. Chatillon: 12 Ritter sollen bürgen für dein Wort. Karl: mein Wort ist heilig. Chatillon: und der Erzbischof soll eine Hostie teilen zwischen dir und ihm, zum Pfand und Siegel redlicher Versöhnung. Karl: so sei mein Anteil an dem ew'gen Heil, als Herz und Handschlag bei mir einig sind. Welch anderes Pfand verlangt der Herzog noch? Chatillon mit einem Blick auf Duchatel: hier seh ich einen, dessen Gegenwart den ersten Gruß vergiften könnte. Duchatel geht schweigend. Karl: geh, Duchatel. Bis der Herzog deinen Anblick ertragen kann, magst du verborgen bleiben. Er folgt ihm mit den Augen, dann eilt er ihm nach und umarmt ihn. Rechtschaffener Freund, du wolltest mehr als dies für meine Ruhe tun. Duchatel geht ab. Chatillon: die andern Punkte nennt dies Instrument. Karl zum Erzbischof: bringt es in Ordnung, wir genehmigen alles, für einen Freund ist uns kein Preis zu hoch. Geht, Dunois, nehmt 100 edle Ritter mit euch und holt den Herzog freundlich ein. Die Truppen alle sollen sich mit Zweigen bekränzen, ihre Brüder zu empfangen. Zum Feste schmücke sich die ganze Stadt, und alle Glocken sollen es verkünden, dass Frankreich und Burgund sich neu verbünden. Ein Edelknecht kommt, man hört Trompeten. Horch, was bedeutet der Trompetenruf? Edelknecht: der Herzog von Burgund hält seinen Einzug. Geht ab. Dunois geht mit La Hire und Chatillon. Auf, ihm entgegen! Karl zur Sorel: Agnes, du weinst? Beinah gebricht auch mir die Stärke, diesen Auftritt zu ertragen. Wie viele Todesopfer mussten fallen, bis wir uns friedlich konnten wiedersehen. Doch endlich legt sich jedes Sturmes Wut, Tag wird es auf die dickste Nacht, und kommt die Zeit, so reifen auch die spätsten Früchte. Erzbischof am Fenster: der Herzog kann sich des Gedränges kaum erledigen. sie heben ihn vom pferd sie küssen seinen mantel seine sporen karl es ist ein gutes volk in seiner liebe rasch lodernd wie in seinem zorn wie schnell vergessen ist's daß eben dieser herzog die väter ihnen und die söhne schlug der augenblick verschlingt ein ganzes leben faß dich sorel auch deine heft'ge freude möcht ihm ein stachel in die seele sein nichts soll ihn hier beschämen noch betrüben dritter auftritt die vorigen herzog von burgund dunois la hire chatillon und noch zwei andere ritter von des herzogs gefolge der herzog bleibt am eingang stehen der könig bewegt sich gegen ihn sogleich nähert sich burgund und in dem augenblick wo er sich auf ein knie will niederlassen empfängt ihn der könig in seinen armen karl ihr habt uns überrascht euch einzuholen gedachten wir doch ihr habt schnelle pferde burgund sie trugen mich zu meiner pflicht er umarmt die sorel und küßt sie auf die stirne mit eurer erlaubnis base das ist unser herrenrecht zu arras und kein schönes weib darf sich der sitte weigern karl eure hofstatt ist der sitz der minne sagt man und der markt wo alles schöne muß den stapel halten burgund wir sind ein handeltreibend volk mein könig was köstlich wächst in allen himmelstrichen wird ausgestellt zur schau und zum genuß auf unserm markt zu brück das höchste aber von allen gütern ist der frauen schönheit sorel der frauen treue gilt noch höhern preis doch auf dem markte wird sie nicht gesehn karl ihr steht in bösem ruf und leumund vetter daß ihr der frauen schönste tugend schmäht burgund die ketzerei straft sich am schwersten selbst wohl euch mein könig früh hat euch das herz was mich ein wildes leben spät gelehrt er bemerkt den erzbischof und reicht ihm die hand ehrwürdiger mann gottes euren segen euch trifft man immer auf dem rechten platz wer euch will finden muß im guten wandeln erzbischof mein meister rufe wenn er will dies herz ist freudensatt und ich kann fröhlich scheiden da meine augen diesen tag gesehn burgund zur sorel man spricht ihr habt euch eurer edeln steine beraubt um waffen gegen mich daraus zu schmieden wie seid ihr so kriegerisch gesinnt war's euch so ernst mich zu verderben doch unser streit ist nun vorbei es findet sich alles wieder was verloren war auch euer schmuck hat sich zurückgefunden zum kriege wider mich war er bestimmt nehmt ihn aus meiner hand zum friedenszeichen er empfängt von einem seiner begleiter das schmuckkästchen und überreicht es ihr geöffnet agnes sorel sieht den könig betroffen an karl nimm das geschenk es ist ein zweifach teures pfand der schönen liebe mir und der versöhnung burgund indem er eine brillantne rose in ihre haare steckt warum ist es nicht frankreichs königskrone ich würde sie mit gleich geneigtem herzen auf diesem schönen haupt befestigen ihre hand bedeutend fassend und zählt auf mich wenn ihr dereinst des freundes bedürfen solltet agnes sorel in tränen ausbrechend tritt auf die seite auch der könig bekämpft eine große bewegung alle umstehende blicken gerührt auf beide fürsten burgund nachdem er alle der reihe nach angesehen wirft er sich in die arme des königs o mein könig in demselben augenblick eilen die drei burgundischen ritter auf dunois la hire und den erzbischof zu und umarmen einander beide fürsten liegen eine zeitlang einander sprachlos in den armen euch konnt ich hassen euch konnt ich entsagen karl still still nicht weiter burgund diesen engelländer konnt ich krönen diesem fremdling treue schwören euch meinen könig ins verderben stürzen karl vergesst es alles ist verziehen alles tilgt dieser einzge augenblick es war ein schicksal ein unglückliches gestirn burgund faßt seine hand ich will gut machen glaubet mir ich will's alle leiden sollen euch erstattet werden euer ganzes königreich sollt ihr zurückempfangen nicht ein dorf soll daran fehlen karl wir sind vereint ich fürchte keinen feind mehr burgund glaubt mir ich führte nicht mit frohem herzen die waffen wider euch o wüßtet ihr warum habt ihr mir diese nicht geschickt auf die sorel zeigend nicht widerstanden hätt ich ihren tränen nun soll uns keine macht der hölle mehr entzweien da wir brust an brust geschlossen jetzt hab ich meinen wahren ort gefunden an diesem herzen endet meine irrfahrt erzbischof tritt zwischen beide ihr seid vereinigt fürsten frankreich steigt ein neu verjüngter phönix aus der asche und lächelt eine schöne zukunft an des landes tiefe wunden werden heilen die dörfer die verwüsteten die städte aus ihrem schutt sich prangender erheben die felder decken sich mit neuem grün doch die das opfer eures zwists gefallen die toten stehen nicht mehr auf die tränen die eurem streit geflossen sind und bleiben geweint das kommende geschlecht wird blühen doch das vergangne war des elends raub der enkel glück erweckt nicht mehr die väter das sind die früchte eures bruderzwists laßt's euch zur lehre dienen fürchtet die gottheit des schwerts eh ihr's der scheid entreißt loslassen kann der gewaltige den krieg doch nicht gelehrig wie der falk sich aus den lüften zurückschwingt auf des jägers hand gehorcht der wilde gott dem ruf der menschenstimme nicht zweimal kommt im rechten augenblick wie heut die hand des retters aus den wolken burgund o sire euch wohnt ein engel an der seite wo ist sie warum seh ich sie nicht hier? Karl: Wo ist Johanna? Warum fehlt sie uns in diesem festlich schönen Augenblick, den sie uns schenkte? Erzbischof: Sire, das heil'ge Mädchen liebt nicht die Ruhe eines müß'gen Hofs, und ruft sie nicht der göttliche Befehl ans Licht der Welt hervor, so meidet sie verschämt den eitlen Blick gemeiner Augen. Gewiß bespricht sie sich mit Gott, wenn sie für Frankreichs Wohlfahrt nicht geschäftig ist. Denn allen ihren Schritten folgt der Segen. Ende von dritter Aufzug, dritter Auftritt.